Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Tina Deniken, Susanne Böllert, Michael Fischer und Jörg-Peter Urbach. Alternativlos, so lautet das Unwort des Jahres 2010. Ob es das auch war, also alternativlos, mag man bezweifeln. Doch hat sich die Jury der sprachkritischen Aktion Unwort des Jahres eindeutig für diese von der Politik inflationär gebrauchte Floskel entschieden. Aus welchen Gründen erfahren Sie in diesem Podcast? Außerdem stellen wir Ihnen die Unwörter der vergangenen 19 Jahre vor. Doch seien Sie gewarnt, angesichts der grob unangemessenen und möglicherweise die Menschenwürde verletzenden sprachlichen Entgleisungen, die es zum Unwort des Jahres gebracht haben, werden Sie aus dem Kopf schütteln, nicht mehr herauskommen. Ausländerfrei. Im September 1991 erlangte die sächsische Kleinstadt Hoyerswerda traurige Berühmtheit. Sie wurde Schauplatz für rechtsextreme Gewalttaten, die zum Teil unter Applaus hunderter Schaulustiger geschahen. Über Tage hinweg wurden Ausländer und Asylbewerber brutal angegriffen und verletzt und ihre Wohnungen zerstört. Der in diesem Zusammenhang häufig gebrauchte Euphemismus ausländerfrei ist das erste Unwort, das die Gesellschaft für deutsche Sprache, GFDS, kürte. Es sollte nicht das Letzte bleiben, das fremdenfeindliche Tendenzen in der deutschen Gesellschaft sowie ihrer Sprache verdeutlichte. So wurde ebenfalls 1991 die von Edmund Stoiber verwendete Formulierung der durchrasteten Gesellschaft ebenfalls mit einer Rüge der GFDS belegt. 1992. Ethnische Säuberung. Aus den 661 Vorschlägen, die die Deutschen der Jury im Jahre 1992 machten, wählte diese die Propagandaformel ethnische Säuberung zum Unwort des Jahres, unter dem im ehemaligen Jugoslawien schlimmste Menschenrechtsverletzungen beschönigt wurden. Denn hinter diesem bewusst gewählten Euphemismus verstecken sich Vertreibung, Umsiedlung, Deportation und Mord. 1993, Überfremdung. Deutschland könne nicht als kollektiver Freizeitpark organisiert werden, schalt Helmut Kohl im Krisenjahr 1993 die Deutschen, von denen sich in den Augen des Kanzlers viele in ihrer Untätigkeit wohlfühlten. Diese Formulierung des Pfälzers, der nur 4 Jahre zuvor den positiv besetzten Begriff der blühenden Landschaften geprägt hatte, sorgte in der Gesellschaft für deutsche Sprache für heftige Kontroversen. Und zwar derart, dass sich im Folgejahr die Jury sprachkritische Aktion Unwort des Jahres von der GFDS unabhängig machte. Seitdem ist die an der Goethe-Uni in Frankfurt angesiedelte Jury die Instanz der deutschen Unwörter. 1993 entschied man sich im Übrigen gar nicht für den kollektiven Freizeitpark, sondern kürte die Formulierung Überfremdung zum Unwort des Jahres, da es als Scheinargument gegen den Zuzug von Ausländern benutzt worden sei. 1994, Peanuts. Ebenso wenig wie sich Witze unbeschadet in eine andere Sprache übersetzen lassen, sind bestimmte Formulierungen 1:1 übertragbar. Ein ausgeprägtes Sprach- und Feingefühl sollte jeder mitbringen, der sich in verschiedenen Sprachwelten bewegt. Wem es daran mangelt, der läuft schnell Gefahr, sich äußerst unbeliebt zu machen. Diese Erfahrung musste 1994 auch Hilmar Kopper, damals Vorstandssprecher der Deutschen Bank, machen, als er auf einer Pressekonferenz die 50 Millionen D-Mark, die Immobilienplatier Jürgen Schneider seinen Handwerkern schuldig geblieben war, als Peanuts bezeichnete. Ein Ausdruck, der in den USA keinerlei abwertende Bedeutung hat, in Deutschland aber als Indiz für die Überheblichkeit der Banker gewertet wurde. Den Imageschaden, den die Deutsche Bank dadurch erlitt, vergrößerten die Sprachkritiker noch, indem sie Peanuts zum Unwort des Jahres 1994 kürten. Selbstironie bewies Kopper übrigens einige Jahre später, als er sich für eine Werbekampagne auf einem Berg Erdnüsse fotografieren ließ. 1995, Diätenanpassung. Nach den Bankern erregten im Jahr drauf die Politiker den Unmut des kleinen Mannes, indem sie die Diätenerhöhung im Bundestag als Diätenanpassung umschrieben. Prompt wählte die Jury diese Wortschöpfung zum Unwort des Jahres 2005. Damit hatte es sich unter anderem gegen den Zynismus biologischer Abbau für das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben durchgesetzt. Rentnerschwemme. Während sich 1995 das Wort Altenplage eine Rüge der Jury eingehandelt hatte, schaffte es 1996 die altersdiskriminierende Metapher Rentnerschwemme auf Platz 1 der Unwörter. Mit der Begründung, ein sozialpolitischer Sachverhalt werde durch ein angstauslösendes Naturbild umschrieben. 1997, Wohlstandsmüll. Sarrazin lässt grüßen. Die Bezeichnung Wohlstandsmüll für arbeitsunwillige und arbeitsunfähige Menschen hätte durchaus von Thilo Sarrazin stammen können, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts regelmäßig durch extrem herabwürdigende Äußerungen auffiel. Tatsächlich stammt das zynische Kompositum jedoch von Nestle-Chef Helmut Maurer. Unter anderem gegen das Lehrbeispiel für Bürokratendeutsch »Neue Beälterung«. Gemeint waren damit neue Erziehungsberechtigte, die an die Stelle der leiblichen Eltern treten sollten. Insgesamt hatten die Deutschen der Sprachjury 1271 Vorschläge für die Kür des Unwortes gemacht. Ein bislang ungebrochener Rekord. 1998, sozialverträgliches Frühableben. Nur 3 Jahre zuvor wurde Carsten Wilmer zum Ehrenmitglied des Bundesverbandes Deutscher Schriftstellerärzte gekürt. Dabei ist Sprachgefühl nicht gerade die hervorragendste Eigenschaft des ehemaligen Präsidenten der Bundesärztekammer. Immerhin scheute sich Wilmer in seiner Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung nicht, vom sozialverträglichen Frühableben zu sprechen. Schon die Umschreibung des vorzeitigen Todes als Frühableben zeugt von menschlicher Kälte, die einem Vertreter der Ärzteschaft nicht gut zu Gesicht steht. In Verbindung mit der schwierigen Bezeichnung sozialverträglich wurde sie zum Unwort des Jahres 1998 gekürt. 1999, Kollateralschaden. Beim Unwort des Jahres 1999 handelt es sich erstmals um einen aus dem Englischen übersetzten Begriff Collateral Damage oder eben Kollateralschaden, was so viel wie Randschaden bedeutet. Mit diesem Euphemismus bezeichnete die NATO die Tötung vieler Unschuldiger durch Angriffe, die sie im Kosovo-Krieg gegen die jugoslawische Zivilbevölkerung führte. Während die sprachkritische Jury diesen Begriff zum Unwort des Jahres kürte, hielten ihn schärfere Kritiker gar für eine unzulässige Vertuschung der Kriegsverbrechen, derer sich die NATO im Kosovo-Krieg schuldig gemacht hatte. 2000. National befreite Zone. Mit dem Begriff national befreite Zone bezeichneten Rechtsextreme Regionen, die sie selbst heftigem Terror unterzogen. Als zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Bewusstsein für die extremistischen Gefahren von rechts in Deutschland wuchs, entschied man sich, diese Formulierung zum Unwort des Jahres zu küren. Es konnte sich gegen das Separatorenfleisch durchsetzen, mit dem während der BSE-Krise Schlachtabfälle bezeichnet wurden. 2001, Gotteskrieger. Das Flugzeugattentat auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York erschütterte die Menschen auf der ganzen Welt und hinterließ sogar im deutschen Sprachgebrauch seine Spuren. So avancierte der 11. September zum Wort des Jahres. Der Begriff der Gotteskrieger hingegen sollte das Unwort des Jahres 2001 werden. Die Begründung der Fachjury: Kein Glaube an einen Gott, gleich welcher Religion, kann einen Krieg oder gar Terroranschlag rechtfertigen. Der Ausdruck Kreuzzug, in dem die militärischen Vergeltungen der westlichen Welt propagandistisch umschrieben wurden, sowie die extrem verharmlosende Benennung Osama bin Ladens als Top-Terrorist, landeten auf Platz 2 und 3. 2002, Ich-AG. Menschliche Embryos als Zellhaufen zu bezeichnen, kann nur einem ausgewachsenen Menschenfeind in den Sinn kommen. Dennoch schaffte es der Begriff nicht zum Unwort des Jahres 2002. Stattdessen gelangte das Kompositum Ich AG auf Platz 1. Die Wissenschaftler begründeten ihre Wahl damit, dass mit ihm menschliche Schicksale auf sprachliches Börsenniveau herabgestuft würden. Ein Individuum könne keine Aktiengesellschaft sein. Diese Entscheidung war eine der meistkritisierten in der Geschichte der deutschen Unwörter. . 2003, Tätervolk. In einer umstrittenen Rede zum Nationalfeiertag am 3. Oktober 2003 benutzte der CDU-Abgeordnete Martin Hohmann die Bezeichnung Tätervolk und setzte dem Ganzen noch die Krone auf, indem er ausgerechnet die Juden als solches bezeichnete. Zwar beschwichtigte er umgehend, doch der Vorwurf der Judenfeindlichkeit stand da schon im Raum. Und auch die Sprachkritiker wählten den Begriff zum Unwort des Jahres. Ihre Entscheidung begründeten sie damit, dass der Begriff grundsätzlich verwerflich sei. Sein Gebrauch im Zusammenhang mit der jüdischen Bevölkerung jedoch zusätzlich ein Beleg für den immer noch wirkenden Antisemitismus. 2004, Humankapital. Eindeutig menschenverachtend sei die Wortschöpfung Humankapital, wie die Fachjury 2004 befand. Dieser Begriff, der vor dem Euphemismus Begrüßungszentrum für geplante Auffanglager für afrikanische Flüchtlinge zum Unwort des Jahres 2004 avancierte, degradiere nicht nur die Arbeitskräfte in Betrieben, sondern die Menschen allgemein zu einer nur noch ökonomisch interessanten Größe, urteilten die Wissenschaftler. 2005, Entlassungsproduktivität. Es gibt Wörter, deren Bedeutung sich weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick entschlüsseln lässt. Dazu zählt ohne jeden Zweifel der Begriff Entlassungsproduktivität. So gut verschleiert er, was eigentlich gemeint ist, nämlich die gleichbleibende, wenn nicht gar gesteigerte Arbeits- und Produktionsleistung, nachdem zuvor zahlreichen überflüssigen Mitarbeitern gekündigt wurde. Dieses Wortungetüm konnte sich 2005 unter 1073 Vorschlägen durchsetzen. Es wurde Unwort des Jahres. 2006, freiwillige Ausreise. Der lateinische Fachbegriff für eine lexikalische Kombination wie freiwillige Ausreise lautet Contradictio in adjecto, zu Deutsch Widerspruch im Beiwort. Das Unwort des Jahres 2006 ist genau dies. Bezieht es sich doch auf die Ausreise von abgelehnten Asylbewerbern, die diese freiwillig antreten, um einer Abschiebung in ihre Heimat unter Zwang zu entgehen. Von Freiwilligkeit kann hier selbstverständlich keine Rede sein. 2007, Herdprämie. Auf den ersten Blick klingt der Begriff Herdprämie durchaus positiv. Scheint er doch einen Sachgewinn, etwa in Form eines neuen Kochherds oder Backofens, zu verheißen. Tatsächlich gemeint ist das vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber vorgeschlagene Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro, mit dem Familien belohnt werden sollten, die ihre Kinder selbst großziehen, anstatt den Nachwuchs in Krippen oder Kindergärten outzusourcen. Ein Vorschlag, der bei der Opposition und sogar in Teilen der Union auf herbe Kritik stieß und mit dem Wort Herdprämie umschrieben wurde. Die Fachjury wählte ihn zum Unwort des Jahres 2007. 2008, notleidende Banken. In der Dichtung ist die Personifikation ein beliebtes Stilmittel. Im volkswirtschaftlichen Sprachgebrauch hingegen ist sie verpönt. Banken als notleidend zu bezeichnen, sei jedenfalls ein totaler sprachlicher Missgriff, befand die Unwort-Jury und kürte den Begriff notleidende Banken im Krisenjahr 2008 zum Unwort des Jahres. Immerhin stelle er das Verhältnis von Ursachen und Folgen der Wirtschaftskrise rundweg auf den Kopf und stilisiere die für die Misere verantwortlichen Banken zu Opfern. 2009, Betriebsratsverseucht. Der Vorschlag eines Mitarbeiters einer Baumarktkette schaffte es 2009 zum Unwort des Jahres. Der Mann hatte der Jury das Adjektiv Betriebsratsverseucht ans Herz gelegt, mit dem die Abteilungsleiter seiner Firma diejenigen Filialen bezeichneten, in denen ein Betriebsrat vorhanden sei. Die Sprachwissenschaftler werteten diese Bezeichnung als Tiefpunkt im Umgang mit Lohnabhängigen und schmähten sie als Unwort des Jahres 2009. 2010, alternativlos. Auf den ersten Blick erscheint das Wörtchen, das die Jury unter Leitung des Germanisten Horst-Dieter Schlosser zum Unwort des Jahres 2010 erhoben hat, als völlig harmlos. Alternativlos ist der Ausdruck, der das Rennen gemacht hat und die Vorschläge Steuersünder und Schwarzsparer ausgestochen hat. Damit war die Entscheidung alles andere als alternativlos. Die Gründe für ihre Wahl erläutern die Sprachkritiker jedenfalls wie folgt. Das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Behauptungen dieser Art seien 2010 zu oft aufgestellt worden. Sie drohten, die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken. Beispiele wie die Formulierung alternativlos einen politischen Diskurs im Keim erstickt habe, sind der Jury gleich zuhauf geliefert worden. Angela Merkels Behauptung, die Griechenlandhilfe sei alternativlos gewesen, war dabei der meistgenannte Vorschlag. Außerdem verwendeten Politiker die Floskel für die Gesundheitsreform, das Bahnprojekt Stuttgart 21 oder den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Und damit deutlich zu inflationär. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.